Kapitel 02. Weshalb verzichtete Stalin auf seine strategischen Fliegerkräfte? Ist erst eine Massenangriffsarmee vorhanden, dann besteht die Hauptaufgabe der Luftarmee in der Unterstützung des Vordringens dieser Armee, auf das alle Kräfte zu konzentrieren sind. Brigadekommandeur Alexander Leptschinski, die Luftarmee. Moskau 1939, S144, erster Stalin hätte den Krieg verhindern können. Mit einem Federstrich. Es gab viele Möglichkeiten dazu. Eine davon ist die folgende. Im Jahr 1936 war in der Sowjetunion das schwere, schnelle Bombenflugzeug für große Marschflughöhen TB-7 entwickelt worden. Hier einige Kommentare dazu: Generalmajor der Flieger P. Stefanski, Testpilot für die TB-7, die tonnenschwere Maschine übertraf mit ihren Flugdaten in 10 Kilometer Höhe die besten europäischen Jagdflugzeuge jener Zeit. 300 Unbekannte. Moskau 1968, S83, Generalmajor der Flieger W. Schumichin, in Höhen von mehr als 1.000 Metern war die TB-7 für die Mehrzahl der Jagdflugzeuge jener Zeit unerreichbar, und die Gipfelhöhe von 12.000 Metern machte sie auch für die Flakartillerie unverwundbar. Die sowjetischen Fliegerkräfte 1917 bis 1941. Moskau 1986, S218, Flugzeugkonstrukteur W.B. Chavrot, ein hervorragendes Flugzeug. Die TB-7 konnte erstmals, noch vor den USA und England, 5 Tonnen schwere Bomben tragen. Geschichte der Flugzeugkonstruktionen in der UdSSR 1938 bis 1950. Moskau 1988, S162, 19 Professor L. Kerber, die Maschine verfügte über eine starke Abwehrbewaffnung aus 20 mm Kanonen und 12, 7 mm schweren Maschinengewehren. Der große Bombenschacht konnte Bomben der schwersten Kaliber aufnehmen. Unerreichbar auf ihrer maximalen Gipfelhöhe sowohl für die Flakartillerie als auch für die Jagdflugzeuge jener Zeit, stellte die TB-7 das stärkste Bombenflugzeug der Welt dar. Tupolev, Mensch und Flugzeug. Moskau 1973, S143, ein epochales Flugzeug. Heute haben wir allen Grund zu der Behauptung, dass die TB-7 wesentlich stärker war als die berühmte amerikanische fliegende Festung B-17. In Die Spur am Himmel. Moskau 1971, S202, ausländische Beobachter teilen diese Bewertungen. John W. P. Taylor, in Höhen von 26,250 bis 29,500 Fuß übertraf ihre Geschwindigkeit die der deutschen Jäger ME-109 und HE-112. Combat Aircraft of the World. London 1969, S592, Václav Nemeček, dieses Flugzeug hatte ein erstaunlich langes Leben. Bis in die 50er Jahre hinein konnte man noch immer einige Maschinen in der Arktis antreffen, wo sie für den Frachttransport eingesetzt wurden. The History of Soviet Aircraft from 1918. London 1986, S134, es bedarf keines Beweises, dass nur gute Flugzeuge ein langes Leben haben und lange fliegen. Die hervorragenden Eigenschaften der TB-7 wurden westlichen Experten im Herbst 1941 vorgeführt. In Großbritannien und den USA wurde die Ankunft einer sowjetischen Regierungsdelegation unter der Leitung von W. Molotow erwartet. Man nahm an, dass die einzig mögliche Route über Sibirien und Alaska führen müsse. Aber Molotow flog in einer TB-7 direkt über das besetzte Europa nach England. Dabei ist zu bedenken, wer im Herbst 1941 den Himmel über Europa beherrschte, um den Grad des Vertrauens der sowjetischen Führung in dieses Flugzeug richtig zu beurteilen. Molotow brauchte nur Hitler in die Hände zu fallen, und schon wäre ein aufsehenerregender Prozess irgendwo in Nürnberg nicht mehr zu umgehen gewesen. Dabei wären Verbrechen des internationalen Sozialismus ans Tageslicht gekommen. die die Welt auf Jahre hinaus hätten erschüttern können. Man hätte entdeckt, dass der internationale 20-Sozialismus nicht weniger Verbrechen produzierte als sein blutiger Bruder, der Nationalsozialismus, dass beide auf die Anklagebank in Nürnberg gehörten. Aber Molotow war nicht besorgt, auf die Anklagebank zu geraten. Und auch Stalin hatte, als er Molotow ziehen ließ, keinen Prozess über sein Regime befürchtet, denn Molotow benutzte nicht irgendein Flugzeug, sondern die TB-7, wozu also sich aufregen? Und die TB-7 ließ sie nicht im Stich, Molotow überquerte Europa, gab ein Gastspiel in England, flog weiter nach Amerika und kehrte auf demselben Weg zurück, wobei er noch einmal die unter deutscher Besatzung stehenden Länder ungestraft überflog. 1942 überquerte Molotow abermals Europa und kehrte wieder wohlbehalten zurück. Nach dem Krieg untersuchte eine sowjetische Regierungskommission die Maßnahmen der deutschen Luftabwehr zum jeweiligen Zeitpunkt der Molotow-Flüge. Dabei stellte sich heraus, dass im Bereich der Flugroute weder Abfangjäger aufgestiegen, noch die Flakbatterien alarmiert worden waren, dass die Beobachtungsposten den Flug der TB-7 überhaupt nicht registriert hatten. Kurzum, die deutsche Luftabwehr verfügte über keine Mittel, um die TB-7 abzufangen, sie war darüber hinaus nicht einmal in der Lage gewesen, ihre Anwesenheit im eigenen Luftraum festzustellen. Oberst, damals Hauptmann, E.P., der oft die TB-7 über Deutschland geflogen hat, und nicht nur mit der kostbaren Person Molotows, sondern auch mit anderen Frachten, berichtete, die Flakartillerie erreicht eine solche Höhe nur unter Einbuße an Zielgenauigkeit, sozusagen beinahe als mattes Geschoss. Auch ein Jagdflugzeug wirkt dort oben wie eine verschlafene Fliege. Wer könnte mir etwas anhaben? Mgali, die dritte Dimension. Moskau 1973, S-330, demnach hatte man lange vor dem Krieg ein unverwundbares Bombenflugzeug entwickelt, und der Befehl zur Auslieferung von 1000 TB-7-Maschinen im November 1940 war vorbereitet. Was blieb noch zu tun? Unter den Befehl mussten 7 Buchstaben geschrieben werden, I. Stalin. 21.2. Als die ersten TB-7 in unerreichbare Höhen flogen, kämpften die Konstrukteure der anderen Mächte, die über eine eigene Flugzeugindustrie verfügten, gegen die unsichtbare Höhenbarriere an. In der dünneren Luft sank infolge des Sauerstoffmangels die Leistung der Motoren. Ihnen ging buchstäblich die Puste aus wie Bergsteigern auf dem Gipfel des Mount Everest. Es gab einen durchaus erfolgversprechenden Weg, die Motorenleistung zu erhöhen, nämlich durch Nutzung der Abgase für den Antrieb eines Turbokompressors, der dem Triebwerk zusätzliche Luft zuführte. Das war einfach in der Theorie, doch schwierig in der Praxis. Bei Versuchsmaschinen, bei Flugzeugen, die für das Erreichen von Rekorden bestimmt waren, hatte man Erfolg. Bei serienmäßig hergestellten Maschinen dagegen gelang es nicht. Die einzelnen Teile des Turbokompressors arbeiten im glühend heißen Strom eines giftigen Gases bei einer Temperatur von über 1000 Grad Celsius, während die umgebende Lufttemperatur minus 60 Grad Celsius beträgt, anschließend folgt die Rückkehr auf die warme Erde. Die ungleichmäßige Erhitzung, die gewaltigen Unterschiede der Druckverhältnisse und Temperaturen bewirkten, dass sich die Einzelteile verzogen, und das Knirschen des Turbokompressors übertönte das Dröhnen des Motors. Die Schutzlacke und Farben verbrannten beim ersten Flug. Am Boden schlug sich die Feuchtigkeit auf den erkaltenden Werkstücken nieder, und die Korrosion zersetzte die Mechanik. Besonders betroffen waren die Lager, sie schmolzen wie Wachskerzen dahin. Das mag noch hingenommen werden bei einem für Rekorde bestimmten Flugzeug. Von 10 Versuchen bricht einmal der Turbokompressor nicht durch, das ist dann der Rekord. Wie aber sollte es bei den Serienmaschinen weitergehen? Gesucht haben alle, die Lösung fand Wladimir Petlichjako, der Konstrukteur der TB-7. Petlichjakos Idee wurde wie ein außerordentliches Staatsgeheimnis gehütet. Die Lösung aber war von Gnaeus Löwe Einfachheit. Die TB-7 besaß 4 Propeller und sah äußerlich wie ein viermotoriges Flugzeug aus. Im Inneren des Flug-22-Zeugkörpers jedoch, hinter der Kabine für die Besatzung, hatte Petlichjako einen zusätzlichen 5. Motor untergebracht, der keinen Propeller antrieb. Bei niedrigen und mittleren Höhen arbeiteten die 4 Hauptmotoren, in großen Höhen wurde der 5. Motor hinzugeschaltet, ersetzte ein zentrales Versorgungssystem mit zusätzlicher Luft in Gang. Mit dieser Luft versorgte der 5. Motor sich selbst und die 4 Hauptmotoren. Deshalb konnte die TB-7 in Höhen aufsteigen, wo sie niemand mehr erreichte, flieg über Europa, wirf deine Bomben auf wen immer du willst, und mach dir keine Sorgen um deine Sicherheit. Hatte man 1000 unverwundbare TB-7 zur Verfügung, ließ sich jede Invasion vereiteln. Dazu brauchte man lediglich Militärdelegationen bestimmter Staaten einzuladen und in deren Beisein irgendwo in der Steppe hinter der Wolga aus klirrender Höhe 5000 Tonnen Bomben abzuwerfen. Und dabei zu erklären, das betrifft nicht sie. Das haben wir als Überraschung für die Hauptstadt desjenigen Staates parat, der beschließen sollte, uns anzugreifen. Zielgenauigkeit. Überhaupt nicht. Wo sollte sie herkommen? Wir lassen die Bomben aus schwindelerregender Höhe fallen. Aber den Mangel an Zielgenauigkeit machen wir durch wiederholte Angriffe wett. Täglich 5000 Tonnen auf die Hauptstadt des Angreifers bis zum gewünschten Resultat, anschließend kommen die anderen Städte an die Reihe. Was glauben Sie, was aus den Städten des Gegners wird, bis er nach Moskau vorgestoßen ist? In der Luft ist die TB-7 nahezu unverwundbar, am Boden erreicht sie der Gegner nicht, unsere Fliegerstützpunkte befinden sich weit hinter den Grenzen und sind gesichert. Über strategische Fliegerkräfte aber verfügen unsere präsumtiven Gegner nicht. Und nun, meine Herren, wollen wir unsere Gläser auf den ewigen Frieden erheben? Das hätten Stalins Diplomaten sagen können, vorausgesetzt, die Sowjetunion hätte 1000 TB-7 gehabt. Aber Stalin hat auf die 1000 TB-7 verzichtet. Kann man Stalins Motive begreifen? Man kann es. 23/3 überträgt man die 1000 TB-7 in die Sprache des Schachspiels, dann entsprechen sie einer Situation, in der man dem gegnerischen König Schach noch vor Beginn der Partie ansagen kann, und sollte sich der Gegner dennoch entschließen, die Partie zu beginnen, könnte man ihn nach dem ersten Zug matt setzen. Überträgt man die 5000 Tonnen Bomben, die die TB-7 bei einem Flug ins Zielgebiet befördern konnten, in die Sprache der heutigen Strategie, dann sind das 5 Kilotonnen. Damit aber sind wir bereits bei der Terminologie des Atomzeitalters angelangt. Reichen 5 Kilotonnen nicht aus, kann man mit 2 Einsätzen 10 Kilotonnen heranschaffen. Und 20 Kilotonnen entsprechen dem, was ohne besondere Zielgenauigkeit über Hiroshima abgeworfen wurde. 1000 TB-7 gleichen einer Atomrakete, die auf die Hauptstadt des Gegners gerichtet ist. Ihr Wirkungsgrad lässt für einen potentiellen Aggressor den Krieg sinnlos werden. Folglich hätte ein Federstrich aus Stalins Hand unter dem Befehl zur Serienfertigung der TB-7 den deutschen Angriff auf sowjetisches Territorium verhindern können. Ich gehe noch weiter, Stalin hätte den ganzen Zweiten Weltkrieg verhindern können. Natürlich konnte er im August 1939 noch nicht über die gesamten 1000 TB-7 verfügen. Doch über 200, 300, 400, ja sogar 500 Maschinen immerhin. Ein einziger Einsatz von 200 TB-7 bedeutet eine Kilotonne. Hätte er nur 200 TB-7 besessen, brauchte der Molotow-Ribbentrop-Pakt nicht unterzeichnet zu werden. Hätte man nur 200 TB-7 zur Verfügung gehabt, brauchte man nicht die Haltung von Großbritannien und Frankreich im Auge zu behalten, sondern hätte einfach Ribbentrop, oder sogar Hitler selbst, einladen und ihnen das vorführen können, was schon vorhanden war, dann hätte man aufzählen können, was noch hinzukommen würde, und anschließend einfach und klar die eigene Position dargelegt, Herr Minister, oder Herr Kanzler, Unsere Beziehungen zu Polen sind nicht die aller 24 besten, aber der deutsche Drang nach Osten beunruhigt uns. Die Unstimmigkeiten zwischen Deutschland und Polen betreffen nicht uns, klären Sie Ihre Probleme also selbst, aber fangen Sie keinen großen Krieg mit Polen an. Sollten Sie angreifen, schicken wir 5 Millionen sowjetischer Freiwilliger nach Polen. Wir werden Polen alles geben, was es verlangt. Wir werden in Polen einen Partisanenkrieg organisieren und die Mobilmachung der Roten Armee einleiten. Und dann wären noch die TB7. Und zwar jeden Tag. 5000 Tonnen täglich können wir vorerst nicht aufbringen, das kommt später, aber 1000 Tonnen pro Tag garantieren wir. So hätte man mit Hitler im August 1939 reden können, wenn von Stalin rechtzeitig der Befehl zur Serienfertigung unterzeichnet worden wäre. Um der Gerechtigkeit willen muss gesagt werden, dass Stalin den Befehl unterschrieben hat. Doch dann hob er ihn auf. Und unterschrieb wieder. Und hob ihn abermals auf. Und nochmals. Viermal wurde die Serienfertigung der TB7 aufgenommen und viermal wieder eingestellt. GO0, Tupolews Sonderlager. Frankfurt M 1971, S47, jedes Mal, wenn der Befehl erlassen war, gelang es der Industrie, 3 bis 4 TB7 fertigzustellen, dann wurde der Befehl aufgehoben. Und wieder begann alles von vorn und wurde erneut abgebrochen. Am 22. Juni 1941 gab es keine Serienfertigung der TB7. Während der 4 Anläufe war der Flugzeugindustrie die Fertigstellung und Auslieferung von insgesamt lediglich 11 Maschinen anstelle der geplanten 1000 TB7 an die strategischen Fliegerkräfte gelungen. Gravierender war noch, dass nahezu alle 11 Maschinen nicht über das entscheidende Detail verfügten, den zusätzlichen 5. Motor. Ohne diesen verwandelte sich der beste strategische Bomber der Welt in gewöhnliches Mittelmaß. Nach Hitlers Angriff ging die TB7 in Serie. Aber da war es schon zu spät. 25.04. Man wird sich fragen, ob die sowjetische Industrie, falls Stalin den Befehl zur Fertigung von 1000 TB7 erteilt und nicht wieder annulliert hätte, zur Ausführung von Stalins Auftrag in der Lage gewesen wäre. Hätte sie bis Ende 1940 1000 Maschinen ausliefern können? Der Mann, der die TB7 entwickelt hatte, der Flugzeugkonstrukteur Wladimir Petlichjako, nach dem tragischen Tod Petlichjakaus wurde die TB7 in PE-8 umbenannt, zweifelte keine Minute daran. Alexander Mikulin, der die Triebwerke für die TB7 konstruiert hatte, war ebenfalls vollkommen überzeugt, dass die sowjetische Industrie einem solchen Auftrag gewachsen war. Der Stellvertreter des Flugzeugkonstrukteurs Tupolew, Professor L. Kerber, führende Experten der Flugzeugindustrie wie S. Jäger, S. Lischtschenko, J. Stumman, der Chefkonstrukteur des mit der Fertigung der TB7 betrauten Werkes, Ines Wall, der Cheftechnologe dieses Betriebes, J. Schekuno, und viele andere, von denen die Fertigstellung der TB7 abhing, hielten den Auftrag in der vorgegebenen Zeit für ausführbar. Die Flugzeugkonstrukteure W.B. Chavro und A.N. Tupolew waren der Auffassung, dass 1000 TB7 bis November 1940 ausgeliefert werden könnten. GO0, Tupolews Sonderlager, S47, diese Überzeugung der Konstrukteure und leitenden Industrieexperten war verständlich, die TB7 war nicht einfach aus dem Nichts aufgetaucht. Russland ist die Heimat der strategischen Bombenflugzeuge. Das sage ich voller Stolz und ohne Ironie. Zu Beginn dieses Jahrhunderts, als man auf der ganzen Welt mit einmotorigen Flugzeugen flog, begann Russland als erstes Land 2-motorige Maschinen zu bauen. Noch hatte man draußen diesen Schritt gar nicht richtig zu würdigen gewusst, da baute der große russische Ingenieur Igor Iwanowitsch Sikorsky bereits das erste 4-motorige schwere Bombenflugzeug, den Ilja Muromets. Schon in der Testphase überbot der Muromets den bisherigen Weltrekord an Reichweite. Hinsichtlich Reichweite, Bewaffnung und Bombenzuladung gab es 26 über einige Jahre hinweg nichts Vergleichbares in der ganzen Welt. Er besaß die für damalige Zeiten fortschrittlichste Navigationsausrüstung, ein Bombenvisier und den ersten elektrischen Bombenauslöser. Als Abwehrbewaffnung hatte der Muromets 8 Maschinengewehre, und es gab sogar den Versuch, ihn mit einer 76mm Feldkanone auszurüsten. 1914 wurde Russland zum ersten Land der Welt, das eine Einheit für schwere Bombenflugzeuge aufstellte, das Geschwader der fliegenden Schiffe. Nachdem die Kommunisten die Macht im Lande errungen hatten, wurde von ihnen die technische Entwicklung Russlands vehement gebremst, weil Millionen der klügsten, tüchtigsten, begabtesten Menschen umgebracht oder aus dem Lande vertrieben worden waren. Zu den Vertriebenen gehörte auch Igor Sikorsky. Dennoch verfügte Russland über ein gewaltiges technisches Potenzial. Die Entwicklung ging weiter. Trotz Terror und kommunistischer Unterdrückung blieb Russland führend im Bereich der schweren Bombenflugzeuge. 1925 wurde durch das Konstruktionsbüro von A. N. Tupolev die TB-1 geschaffen, der erste Ganzmetallbomber der Welt, das erste Eindeckerbombenflugzeug mit freitragenden Flügeln. Die ganze restliche Welt baute zu der Zeit nur Doppeldeckerbombenflugzeuge aus Holz. Schon während der Testflüge überbot die TB-1 zwei Weltrekorde. Binnen kurzer Frist wurden 218 TB-1 gebaut, und auch das stellt einen Rekord dar. Es war das Mehrfache von dem, was es an schweren Bombenflugzeugen in allen anderen Ländern der Welt zusammengenommen gab. Der wachsenden Anzahl fertiggestellter Maschinen entsprechend, wurden Fliegerstaffeln, Fliegergeschwader, Fliegerbrigaden aufgestellt. 1930 brachte A. Tupolev einen noch stärkeren Schwerin-Bomber heraus. Die TB-3 war der weltweit erste viermotorige Eindecker mit freitragenden Flügeln. Unter sämtlichen Flugzeugen jener Zeit, den militärischen wie den zivilen, war die TB-3 die größte Maschine. Vergleichbare Flugzeuge hatte kein anderes Land aufzuweisen, und zwar weder in der Fertigung noch im Entwurf. Tupolev aber nahm schon 1933 Experimente zum Betanken der TB-3 in der Luft auf. Mit der Maschine wurden mehrere Welt-27-Rekorde aufgestellt, einschließlich Höhenflüge mit Lasten von 5, 10 und 12 Tonnen Gewicht. Das Schema der TB-3 wurde zum klassischen Bauplan für diese Flugzeugklasse auf Jahrzehnte hinaus. Das Tempo der Auftragserfüllung war verblüffend, die Auslieferung stieg auf 3 TB-3 pro Tag. Je. Erjabtschiko, Amejid, der Aufbau. Moskau 1978, S-132, die sowjetische Industrie übertraf ihren eigenen Rekord, binnen kurzer Frist wurden 818 TB-3 fertiggestellt. Da reichten nicht länger Geschwader und Brigaden aus. Am 23. März 1932 begann die Sowjetunion als erster Staat der Welt mit der Aufstellung schwerer Bombenfliegerkorps. Im Januar 1936 wurde die erste Luftarmee weltweit aufgestellt, im März die zweite und kurz darauf eine dritte. Kein anderes Land besaß damals Luftarmeen, ja nicht einmal Korps der strategischen Fliegerkräfte. Fine Flotte von 1000 schweren Bombenflugzeugen ist das, wovon Strategen träumen, und dieser Traum wurde erstmals in der Sowjetunion realisiert. Generale und Politiker aller Länder diskutierten über die Duhet-Doktrin von der entscheidenden Rolle der Luftstreitkräfte in einem modernen Krieg. Stalin diskutierte nicht. Doch das ist noch nicht alles, geplant war die Umrüstung der drei Luftarmeen mit den neuesten Bombenflugzeugen sowie die zusätzliche Aufstellung von 3 Armeen in den Militärbezirken Belorussland, Kiew und Leningrad. W. Schumichin, die sowjetischen Fliegerkräfte 1917 bis 1941, S-185, noch während die TB-3 das Fliegen lernte, während sie Flüge werden sollte, nahm etwa ein Dutzend Konstruktionsbüros den Wettstreit um das neueste strategische Bombenflugzeug auf, das später die 1000 von Tupolev entwickelten TB-1 und TB-3 ablösen sollte. Tupolev selbst schlug den siebenmotorigen Maxim Gorki vor. Die Maschine tauchte bei Paraden auf und erregte durch ihre Abmessungen die Bewunderung der Menge. Nur wenige kannten ihre wahre Bezeichnung. TB4 Pavel Suchoi präsentierte den einmotorigen Bomber DB1 für Überreichweiten mit enormer Tragflächenspannweite. Das Flugzeug absolvierte, unter anderem 28 Namen, mehrmals Flüge über den Nordpol nach Amerika. Begeistert empfing Amerika die sowjetischen Fliegerhelden, ohne zu erfassen, dass es sich um die Erprobung eines Bombenflugzeugs im Versuchsstadium handelte. Sergei Kaslow entwarf den 12-motorigen Giganten, der Bombenlasten von mehreren Dutzend Tonnen tragen, aber auch Fallschirmjägereinheiten mit beliebig schwerer Bewaffnung samt Kampfpanzern in das Hinterland des Gegners befördern konnte. Ganz erstaunlich waren die Projekte von K.A. Kalinin. Viktor Bolchau-Iltinau stellte das schwere Bombenflugzeug DBA vor. Nach Aussehen und Charakteristik war es ein neues Flugzeug, dabei handelte es sich einfach um eine grundlegende Überarbeitung von Tupolevs TB3, ein klassisches Beispiel dafür, wie mit minimalem Aufwand auf der Grundlage einer älteren Maschine ein neues Flugzeug entwickelt werden kann. Die DBA brach sofort 4 Weltrekorde. Es war ein Flugzeug auf dem neuesten Stand der Technik. Und doch konnte es in denselben Betrieben gefertigt werden, die die TB3 bauten, und zwar ohne den Produktionszyklus umzustellen, ohne die Betriebsanlagen auszuwechseln, ohne Störung der eingefahrenen technologischen Prozesse, ohne Umschulung der Arbeiter und Ingenieure, ohne das in solchen Fällen übliche Absinken der Anzahl fertiggestellter Maschinen und sogar ohne Umschulung von Piloten, Technikern und Ingenieuren der strategischen Fliegerkräfte. Wenn die Zeit drängte, hätte man die DBA in Serie auflegen und bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges die strategische Luftflotte vollständig erneuern können. Aber eben da tauchte ein wahres Wunder auf, Petlich Jakaus TB7. Sie stellte alle anderen Maschinen in den Schatten. Zum Zeitpunkt des Erscheinens der TB7 war die Fertigung schwerer Bombenflugzeuge in der Sowjetunion so gut eingespielt wie die Autoproduktion bei Henry Ford. Ein Modellwechsel ist ein schmerzhafter Prozess, aber immer noch einfacher, als etwas Neues aus dem blanken Boden zu stampfen. In jenen Schreckensjahren, als Millionen Menschen verhungerten, war das Land führend auf dem Gebiet der schweren Bombenflugzeuge, dennoch hat dieses Land, nachdem sich seine ökonomische Lage entscheidend gebessert hatte, 29 freiwillig seiner führenden Stellung entsagt. Als niemand das Land bedrohte, riss es den verhungernden Kindern den letzten Bissen aus der Hand, und die schweren Bomber wurden gebaut. Nun ist Hitler in unmittelbarer Nachbarschaft aufgetaucht, alles riecht nach Krieg, doch die schweren Bombenflugzeuge werden nicht mehr gebaut. Die Frage kann daher nicht lauten, ob es möglich gewesen wäre, 1000 TB7 bis zum Kriegsbeginn fertigzustellen. Unsere Frage muss vielmehr einem anderen Tatbestand gelten: Warum wurde es gar nicht versucht? Zum Zeitpunkt des Erscheinens der TB7 hatte man in der Sowjetunion Konstruktionsbüros geschaffen, die Flugzeuge zu entwerfen verstanden, die ihrer Zeit vorauseilten, man verfügte über eine Industrie, die zur Massenfertigung von Flugzeugen in einem Umfang bereit war, der die Anforderungen in Friedenszeiten übertraf, man hatte Akademien eingerichtet, Lehranstalten für das fliegende und technische Personal, eine Theorie für den Kampfeinsatz war ausgearbeitet und Kampferfahrung in Lokalkriegen sowie bei grandiosen Manövern gewonnen worden, man hatte Flugplätze und Fliegerstützpunkte gebaut, für Ausbildungszentren gesorgt und Übungsgelände angelegt, man hatte die Organisationsstrukturen GE schaffen, das Stammpersonal von den Kommandierenden der Armeen bis zu den Bordschützen, von den Ingenieuren für die Navigationseinrichtung bis zu den Fotoauswertern der großen Fliegerstäbe vorbereitet, man hatte Flugzeugführer ausgebildet und Navigatoren, Bordingenieure, Techniker, Motorenwarte, Meteorologen, Funker, Luftfahrtmediziner und so weiter und so fort, Kollektive waren entstanden und Traditionen geboren, Theoretiker und Praktiker waren herangezogen. Und nach alledem trat dieses Land, das im Bereich strategischer Luftstreitkräfte führend gewesen war, in den Zweiten Weltkrieg ohne strategische Fliegerkräfte ein. Auf Stalins Befehl waren im November 1940 die Luftarmeen aufgelöst worden. Am 22. Juni 1941 gab es innerhalb der sowjetischen strategischen Fliegerkräfte keine Armeen mehr. Übrig geblieben waren lediglich 5 Korps und 3 selbstständige Divisionen. Deren Grundbewaffnung bestand 30 aus der DB-3F. Das ist ein vortreffliches Bombenflugzeug, aber es ist kein strategischer Bomber. Außerdem gehörten zur Ausrüstung noch die TB-3. Sie waren als Transportmaschinen einsetzbar, als Bombenflugzeuge jedoch veraltet. Von der TB-7 aber waren, wie wir bereits wissen, nur 11 Maschinen vorhanden. Diese Anzahl reichte nicht einmal aus, um eine einzige Fliegerstaffel auszurüsten. Ohne die TB-7 hatten die strategischen Fliegerkräfte ihre strategische Funktion eingebüßt. Ja, mehr noch, im Frühjahr 1941 bereitete ihnen Stalin einen vernichtenden Schlag. Bis dahin war die höhere Kommandoebene der strategischen Fliegerkräfte nur mit Offizieren besetzt worden, die sich im Kampfeinsatz hervorgetan, die am Himmel Chinas, in Spanien, in der Mongolei ihr Recht zu kommandieren bewiesen hatten. Sämtliche Kommandierenden der Luftarmeen waren Helden der Sowjetunion. Zu jener Zeit besaß dieser Titel ein weit größeres Gewicht als nach dem Krieg. Spedinis, der Kommandierende der 2. Armee, hatte nicht nur einen, sondern sogar 2 goldene Sterne-Medaille, die mit der Auszeichnung als Held der Sowjetunion verbunden war. Damals konnte man solche Menschen an den Fingern einer Hand abzählen. Im Frühjahr 1940 führte Stalin die Generalsränge ein, doch mit den Sternenrangabzeichen der Generale ging er nicht freigebig um. Der Chef der Hauptverwaltung der Luftstreitkräfte wird Generalleutnant der Flieger, der Chef des Stabes der Luftstreitkräfte wird Generalmajor der Flieger. Trotz dieser Knauserei übersah Stalin nicht die Kommandierenden der Luftarmeen, er billigte ihnen den Dienstgrad von Generalleutnanten der Flieger zu. Die Kommandierenden der Luftarmeen standen dem Rang nach auf gleicher Stufe wie der oberste Chef der Luftstreitkräfte und übertrafen darin sogar einige seiner Stellvertreter einschließlich des Stabschefs der Luftstreitkräfte. Stalin hatte Vertrauen zu den Führern der strategischen Fliegerkräfte, der Kommandierende der 3. Armee, Generalleutnant der Flieger I.I. Proskurow, wurde Chef des militärischen Geheimdienstes KRU, bevor man ihm das Kommando über die gesamten strategischen Fliegerkräfte übertrug. Doch nun hatte Stalin einen Entschluss gefasst, und die ZER-31-Schlagung setzte ein. Dieses Thema verdient eine eigene Untersuchung. Hier seien nur ein paar Beispiele zur Illustration angeführt. Generalleutnant der Flieger Spedinis wird von Stalin nach Transkaukasien geschickt, um dort das Kommando über die Fliegerkräfte dieses zweitrangigen Militärbezirks zu übernehmen. Er wird auch künftig keine seinem Dienstgrad entsprechende Verwendung finden, über den Kommandeur einer Division kommt er nicht hinaus. Generalleutnant der Flieger I.I. Proskurow wird im April 1941 verhaftet, schweren Folterungen unterworfen und im Oktober liquidiert. Das Kommando über die strategischen Fliegerkräfte aber wird Oberst L.A. Gorbatsewitsch übertragen. M.N. Kostschewildniko, Führung und Stab der Luftstreitkräfte der Sowjetarmee im Großen Vaterländischen Krieg 1941 bis 1945. Moskau 1977, S26, der Oberst hatte sich zuvor nirgendwo ausgezeichnet und sollte das auch in Zukunft nicht tun. Doch Stalin hatte nicht nur keinen Bedarf an TB-7-Maschinen, er brauchte auch keine Kommandeure, die ihr Können in der Verwendung schwerer Bomber bewiesen hatten. Fünfter Mann möchte meinen, die allgemeine Lage entwickelte sich nicht derart, dass sich die TB-7-Bomber erübrigt hätten. Wenn Stalin den Zweiten Weltkrieg verhindern will, dann wird die TB-7 gebraucht. Wenn Stalin beschlossen hat, Hitler die Entfachesselung eines Weltkrieges zu erlauben, selbst aber neutral zu bleiben gedenkt, dann hat er die TB-7 als Garanten dieser Neutralität sogar dringend nötig. Wenn Stalin einen Verteidigungskrieg plant, dann darf man nicht die befestigten Räume an der Stalin-Linie aufgeben, siehe V. Suvaisoro, der Eisbrecher. Stuttgart 1989, S109 FF, sondern muss sie verstärken. Dann muss man den Truppen befehlen, sich in die Erde einzugraben, wie es später bei Kursk geschehen ist. Man muss sich hinter unpassierbaren Minenfeldern vom Meer im Norden bis zum Meer im Süden verschanzen, und während der 32 Gegner sich an unserer Verteidigung die Zähne ausbeißt, können unsere TB-7 in unangreifbarer Höhe fliegen und die deutsche Wirtschaftskapazität untergraben. In einem Verteidigungskrieg wird die TB-7 gebraucht. Stalins Ressourcen sind unbegrenzt, die Hitlers dagegen nicht. Sollte es zum Krieg kommen, ist es für Stalin von Vorteil, diesen hinauszuziehen, ein Zermürbungskrieg hätte tödliche Folgen für Deutschland. Damit sich die deutschen Ressourcen schneller erschöpfen, muss mit strategischen Bombardierungen das kriegswirtschaftliche Potenzial geschwächt werden. Ein hierfür besser geeignetes Instrument als die TB-7 ist nicht denkbar. Wenn Stalin beschlossen hatte, die deutsche Invasion abzuwarten und anschließend seinen Gegenschlag zu führen, eine bei Historikern sehr beliebte Version, und das schreiben sie auch, sein Plan habe darin bestanden, mit den Händen im Schuss geduldig abzuwarten, bis Hitler mit der Axt anklopfen würde, erst dann habe er antworten wollen, so kann man sich für diesen Gegenschlag nichts Besseres als 1000 TB-7 vorstellen. Doch die Geschichte der TB-7 widerlegt nicht nur die Legende von den Gegenschlägen, die Stalin angeblich vorbereitet hatte, sondern auch die Legende von Stalins Furcht vor Hitler. Warum gab er die TB-7 nicht in Auftrag, wenn er sich fürchtete? Je größer die Furcht, umso schneller hätte der Auftrag erfolgen müssen. Meine Leser dürften mir zustimmen, wenn wir uns fürchten, nachts durch den tiefen Wald zu gehen, dann nehmen wir einen Knüppel in die Hand. Je größer unsere Angst, desto größer wählen wir den Knüppel und schütteln ihn kampfbereit. Ist es nicht so? Stalin wurde dieser Knüppel förmlich aufgedrängt. Sein persönlicher Referent, der Flugzeugkonstrukteur und Generaloberst der Flieger A.S. Jakowlew, bestätigt, dass der Leiter des Wissenschaftlichen Forschungsinstituts der Luftstreitkräfte, Generalmajor der Flieger A.I. Filin, sich nicht scheute, Stalin vor vielen Zeugen die Notwendigkeit der Serienfertigung der TB-7 zu beweisen. Mit Stalin zu streiten war ein Risiko an der Grenze zu Selbstmörderi 33schem Heldentum. Filin beharrte auf seiner Meinung, er wurde von einigen anderen unterstützt. Schließlich gab Stalin nach und sagte, also schön, was Sie für richtig halten, wird gemacht. Obwohl Sie mich nicht überzeugt haben. Jakowlew, das Ziel eines Lebens. Moskau 1968, S182, das ist einer von den Fällen, in denen Stalin seine Zustimmung zur Serienfertigung der TB-7 gab. Bald darauf wird Stalin es sich anders überlegen, seine Entscheidung rückgängig machen, und abermals werden sich tollkühne Männer finden, die sich mit ihm auseinandersetzen und zu beweisen versuchen. Unsere Frage lautet, warum muss man es Stalin beweisen? Wenn wir alle die unbestreitbaren Qualitäten der TB-7 und die Notwendigkeit ihrer Serienfertigung begreifen, warum sieht Stalin so einfache Dinge nicht ein? Dabei ist selbst dem größten Dummkopf klar, dass er sich im dunklen Wald mit einem Knüppel in der Faust wohler fühlt. Liefe dies alles nur auf Stalins mangelnde Einsicht hinaus, dann hätte er den Bau der TB-7 kurz entschlossen untersagt und wäre nie mehr auf diese Frage zurückgekommen. Aber Stalin hat 8-mal seine Entscheidung in das direkte Gegenteil umgekehrt. Woher diese Zweifel? Es ist völlig untypisch für ihn. Millionen der tüchtigsten Bauern, der Ernährer Russlands, ausrotten. Keine Spur von Zweifeln, er unterschreibt und was ist die Folge? Ein Jahr des Massensterbens. Den Kommandeursbestand der Roten Armee vernichten. Keine Bedenken. Einen Pakt mit Hitler unterschreiben. Keinerlei Probleme, drei Tage wird verhandelt, dann knallen die Korken. Stalin kannte Bedenken, er konnte schwanken. Aber man möge mich korrigieren, falls ich mich irre, etwas derartiges hatte es noch nicht gegeben. Der Verzicht auf die TB7 war die schwierigste Entscheidung, die Stalin in seinem ganzen Leben getroffen hat. Es ist die gewichtigste Entscheidung seines Lebens. Ich gehe noch weiter, der Verzicht auf die TB7 war überhaupt die schwerwiegendste Entscheidung, die im 20. Jahrhundert getroffen wurde. Denn es ging um die Frage, ob es einen Zweiten Weltkrieg geben würde oder nicht. Als man dabei war, die Entscheidung über die TB7 zu fällen, wurde zugleich auch über das Schicksal von vielen Millionen 34 Menschen entschieden. Stalins Überlegungen, als er viermal hintereinander die Aufnahme der Serienfertigung der TB7 beschloss, sind nachvollziehbar. Doch als er ebenso oft seine Entscheidung wieder aufhob, muss er von irgendwelchen Erwägungen geleitet worden sein. Warum unternimmt kein Historiker auch nur den Versuch, seine Vermutungen über Stalins Motive zu äußern? 6. Die TB7 hatte mächtige Gegner, und es ist an der Zeit, sie beim Namen zu nennen. Der Generalstab der Roten Arbeiter- und Bauernarmee wurde 1935 geschaffen. Bis zur deutschen Invasion waren 4 Generalstabschefs abgelöst worden, die Marschälle der Sowjetunion A. I. Jegorow und B. M. Schaposchnikow, die Armeegenerale K. Amere Zaltko und G. K. Schuko. Alle waren Gegner der TB7 gewesen. Gegner nicht nur der TB7, sondern gegen sämtliche strategischen Bombenflugzeuge überhaupt eingestellt waren viele angesehene Fliegergenerale, einschließlich P.W. Rutschagow, F.K. Arschanuchin, F.P. Polainen. Gegen die TB7 war der Volkskommissar für Verteidigung Marschall der Sowjetunion S.K. Timoschenko. Ein leidenschaftlicher Gegner war Stalins Referent in Fragen der Luftstreitkräfte, der Flugzeugkonstrukteur A.S. Jakowlew. Und schließlich waren begreiflicherweise nahezu sämtliche sowjetischen Militärtheoretiker, angefangen bei W.K. Triandafilo, Gegner strategischer Bombenflugzeuge. Am besten hat die Argumente gegen die schweren Bombenflugzeuge der hervorragende sowjetische Luftkriegstheoretiker Professor Brigadekommandeur Alexander Nikolajewitsch Leptschinski dargelegt. Er hat mehrere glänzende Arbeiten zur Theorie des Einsatzes der Fliegerkräfte geschrieben. Leptschinskis Ideen sind einfach und leicht zu begreifen. Städte, Betriebe, Abbau- und Lagerstätten strategischer Rohstoffe zu bombardieren ist gut. Aber noch zweckmäßiger ist es, sie unversehrt zu erobern und zur Verstärkung der eigenen Kampfkraft zu nutzen. Man kann das Territorium des 35 Gegners in rauchende Trümmer verwandeln, aber ist es auch nötig? Verkehrswege und Brücken zu bombardieren ist immer nützlich mit einer Ausnahme. Wenn eine Invasion in das feindliche Territorium vorbereitet wird. In diesem Fall müssen die Verkehrswege und Brücken nicht bombardiert, sondern erobert werden, ohne dem sich zurückziehenden Gegner Gelegenheit zu geben, diese zu nutzen oder zu zerstören. Die Bombardierung der Städte hat ein merkliches Absinken der Durchhaltemoral in der Bevölkerung zur Folge. Das ist richtig. Wer wollte es bestreiten? Aber ein zügiger Vorstoß unserer Truppen zu den Städten des Gegners demoralisiert die Bevölkerung weit mehr als jedes Bombardement. Und Leptschinski empfahl Stalin, alle Kräfte der Roten Armee nicht auf die Zerstörung des gegnerischen kriegswirtschaftlichen Potenzials zu konzentrieren, sondern vielmehr auf dessen Eroberung. Aufgabe der Roten Armee ist die Zerschlagung der Armeen des Gegners. Aufgabe der Fliegerkräfte ist es, unseren Armeen den Weg frei zu machen und ihr zügiges Vordringen zu unterstützen. Leptschinski empfahl, nicht den Krieg zu erklären, sondern ihn mit einem plötzlichen Vernichtungsschlag der sowjetischen Fliegerkräfte gegen die Flugplätze des Gegners zu beginnen. Plötzlichkeit und Wucht dieses Schlages müssen so beschaffen sein, dass in den ersten Stunden die gesamten Fliegerkräfte des Gegners niedergehalten werden und deren Aufsteigen unmöglich gemacht wird. Sind erst die gegnerischen Fliegerkräfte auf den Flugplätzen niedergehalten, machen wir den Weg frei für die Panzer, und die angreifenden Panzer überrollen nun die Flugplätze des Gegners. Ziele unserer Fliegerkräfte sind weder städtische Wohnviertel noch E-Werke noch Fabriken, sondern das gegnerische Flugzeug, das nicht aufsteigen kann, die Feuerstellung, die das Vordringen unserer Infanterie behindert, die Fahrzeugkolonne mit dem Treibstoff für die feindlichen Panzer, das PAK-Geschütz, das sich im Gebüsch verbirgt. Anders ausgedrückt, FS gilt nicht Flächen zu bombardieren, sondern Punktziele, von denen viele beweglicher Art sind. Nicht im strategischen Hinterland muss die Bombardierung erfolgen, sondern im taktischen Nahbereich oder sogar direkt an der Frontlinie. Für 36 diese Aufgabe aber braucht man keinen schweren Bomber, sondern ein leichtes, wendiges Flugzeug, das dicht an sein Ziel herangeht, um es zu erkennen, um es genau zu treffen, ohne die eigenen Stellungen zu tangieren, denn die eigenen Leute sind in unmittelbarer Nachbarschaft. Dazu braucht man ein Flugzeug, das entweder im Sturzflug aus der Höhe angreift oder sich seinem Ziel im Tiefflug nähert, bei dem seine Triebwerke fast die Spitzen der Bäume streifen. Wenn wir das Haus unseres Nachbarn in die Luft jagen wollen, brauchen wir eine Kiste Dynamit. Haben wir jedoch vor, den Nachbarn umzubringen und uns sein Haus anzueignen, dann ist nicht die Kiste mit Dynamit vonnöten, dann muss ein billigeres, leichtes und treffsicheres Instrument her. Dieses andere Instrument ist es, was Lepchinschi Stalin empfiehlt, einen leichten Sturzkampfbomber oder einen wendigen Jagdbomber. Ein strategisches Bombenflugzeug startet von entfernten festen Flugplätzen über riesige Distanzen, wir aber brauchen ein Flugzeug, das stets greifbar ist, das auf jedem beliebigen provisorischen unbefestigten Flugplatz stationiert werden kann, das mühelos die Flugplätze im Gefolge der angreifenden Divisionen und Korps wechselt, das die Anforderungen der Panzertruppen unverzüglich erfüllt. Wir brauchen ein leichtes Flugzeug, dessen Piloten selbst die Lage überblicken, blitzschnell auf deren Veränderungen reagieren und ihren Teil zu einem erfolgreichen Ausgang der beweglich geführten Kampfhandlungen beitragen. Wladimir Petlichjako hatte außer der schweren 4-Motorigen, genauer gesagt 5-Motorigen, TB-7 noch ein anderes Flugzeug entwickelt, den kleinen 2-Motorigen, schnellen und wendigen Sturzkampfbomber PE-2 Frau war genau das, was Stalin brauchte. Und Stalin traf seine Entscheidung, die 2-Motorigen werden gebaut, und zwar so viele wie möglich. AS Jakovlev, das Ziel eines Lebens, S-182, kann man nicht leichte und schwere Bombenflugzeuge gleichzeitig bauen. Nein, sagte Lepchinschi. Unmöglich. Alle Kräfte, sämtliche Möglichkeiten müssen auf die Lösung der Hauptaufgabe konzentriert werden, auf die Eroberung der Absolu 37. Luftherrschaft, das heißt auf den Überraschungsschlag gegen die Flugplätze des Gegners. Gelingt dieser Schlag, dann besteht kein Grund, Städte und Fabriken zu bombardieren. Stalin hatte lange zugelassen, dass sowohl der eine als auch der andere Flugzeugtyp gebaut wurde, dann aber begriff er, man muss sich für eine Sache entscheiden. Und er hat seine Wahl getroffen. Siebter, wenn wir der eisernen Logik Stalins nicht folgen können, dann ist es am einfachsten, ihn für verrückt zu erklären. Aber werfen wir einen Blick auf Hitler. Er ist ebenfalls ein Aggressor, und deshalb verfügt auch er nicht über strategische Fliegerkräfte. Hitler bereitet die blitzartige Eroberung Frankreichs vor, und deshalb müssen die Brücken nicht bombardiert, sondern erobert und erhalten werden. Diese Brücken brauchen die deutschen Panzerdivisionen für ihre zügige Angriffsoperation. Auch Paris braucht nicht bombardiert zu werden. Paris wird mit allen seinen Schätzen dem Sieger in die Hände fallen. Hitler braucht weder die Schiffswerften in Brest zu zerstören noch die Panzer- und Artillerieproduktionsstätten in Cherbourg, Chaumont und Buerges noch die Flugzeugwerke in Amsterdam und Toulouse. Sie werden zur Untermauerung der militärischen Stärke des Dritten Reiches beitragen. Für einen Blitzkrieg braucht Hitler die Luftwaffe, aber nicht eine, die Städte und Fabriken zerstört, sondern eine Luftwaffe, die durch einen plötzlichen Angriff die französischen Fliegerkräfte auf den Flugplätzen niederhält, die mit Überraschungsschlägen das gesamte System der militärischen Führung lahmt. Er braucht eine Luftwaffe, die den Panzern den Weg frei macht und deren zügigen Vorstoß zum Atlantik sicherstellt. Er braucht eine Luftwaffe, die über dem Kampfgebiet hängt und die Anforderungen der Panzertruppen ausführt, eine Luftwaffe, die nicht gigantische Flächen attackiert, sondern Punktziele. Für den Blitzkrieg benötigt er einen relativ kleinen Sturzkampfbomber, der zwar nur 38 eine geringe Last trägt, aber seine Bomben genau ins Ziel bringt, die zweimotorige Ju-88 und sogar eine einmotorige Maschine, die Ju-87. Später nahm dann der Krieg einen anderen Verlauf, aus dem Vorwärtsstürmen war ein langwieriger Krieg geworden. Es gab Städte, die für die deutschen Panzer unerreichbar blieben, London und Tscheljabinsk, Bristol und Kuibyschewild, Sheffield und Magnitogorsk. Da hätte Hitler strategische Fliegerkräfte durchaus brauchen können. Aber die gab es nicht. Lepchinschis Überlegungen, die lange vor Hitlers Machtübernahme formuliert wurden, hat sich Stalin zunutze gemacht. Zwar nicht 1941, wie es vorgesehen war, aber 1945. Stalins Sturzkampfbomber PE-2 und die Jagdbomber Il-2 griffen in einem Überraschungsschlag die japanischen Flugplätze an, und die sowjetischen Panzerkeile zerfurchten die Mandschurei. Das Land fiel dem Sieger in die Hände. Man hatte die sowjetischen Fallschirmspringereinheiten in den chinesischen Städten nicht abgesetzt, um Brücken, Verkehrswege und Fabriken zu zerstören, sondern um deren Zerstörung zu verhindern. In einem solchen Krieg gab es keine Aufgaben für strategische Fliegerkräfte. In den 20er Jahren und zu Beginn der 30er Jahre brauchte Stalin strategische Fliegerkräfte, damit niemand den Ausbau der sowjetischen Rüstungsindustrie stören konnte. Seit der zweiten Hälfte der 30er Jahre neigte Stalin immer mehr einem Kriegsszenario zu, dessen Resultat nicht die Vernichtung des deutschen Wirtschaftspotenzials, sondern dessen Eroberung sein würde. Im November 1940 beschloss Stalin endgültig, mit Deutschland so zu verfahren, wie er es wenige Jahre später mit Japan tat.